los, jetzt mach mich an. Mr. Michael Meyerhofer, so gut. Nimm mich richtig durch. Du musst durchhalten, bis ich komme. So gut, ja, oh ja, so gut, gut, gut, gut. Nimm mich richtig ran, Mr. Michael Meyerhofer. Mit deinem Hammer, die nächste wartet schon. Dein Name ist in mir drin, ganz dir gefangen, bis er kommt. Oh, super gut. Ich reite deinen Hammer so hart. Alle Frauen wollen den Hammer, Mr. Michael Meyerhofer. Durchhalten. Alle wollen deinen Hammer so hart reiten. Die nächste musst du auch noch ran. Doch jetzt sind wir geil. Los, die nächste komm auf deinen Hammer. Michael Meyer.